Inhaltlich noch näher an unser Thema führt uns die sprachliche Verwandtschaft von bös und bass. Das Wort bass ist Althochdeutsch und meint so viel wie gut. Wir kennen dieses Wort nur noch in den beiden Verbindungen für bass, was für wahr bedeutet, und bass erstaunt, was man mit sehr erstaunt wiedergeben könnte. Zum gleichen Wortstamm gehört auch das englische bad, schlecht, ebenso wie unser deutsches Wort Buße und büßen. Dieses sprachliche Phänomen, das ursprünglich für Gegenpole, wie zum Beispiel gut und böse, nur ein gemeinsames Wort benutzt wurde, zeigt uns anschaulich die Gemeinsamkeit, die hinter jeder Polarität steht. Gerade die Gleichsetzung von gut und böse wird uns noch eingehend beschäftigen und kann vielleicht schon hier verdeutlichen, welche ungeheuren Konsequenzen das Verständnis des Themas Polarität hat. Die Polarität unseres Bewusstseins erleben wir subjektiv in dem Wechsel zweier Bewusstseinszustände, die sich deutlich voneinander unterscheiden: Wachen und Schlafen. Diese beiden Bewusstseinszustände erleben wir als innere Entsprechung der äußeren Tag-Nacht-Polarität in der Natur. So sprechen wir auch häufig von einem Tages- und einem Nachtbewusstsein oder von der Tag- und Nachtseite der Seele. Eng mit dieser Polarität ist auch die Unterscheidung in ein Oberbewusstsein und in ein Unbewusstes verbunden. So erleben wir tagsüber jenen Bereich des Bewusstseins, in dem wir des Nachts zu Hause sind und aus dem die Träume aufsteigen, als unbewusst. Das Wort unbewusst ist genau betrachtet kein sehr glücklicher Begriff, denn die Vorsilbe un verneint das folgende bewusst. Dies ist vergleichbar mit unhöflich, unschuldig und so weiter. Doch gerade die Verneinung trifft den Sachverhalt nicht. Unbewusst ist nicht das gleiche wie bewusstlos. Im Schlaf befinden wir uns lediglich in einem anderen Bewusstsein. Von einem nicht vorhandenen Bewusstsein kann überhaupt nicht die Rede sein. Das Unbewusste ist also keine Abwesenheit von Bewusstsein, sondern nur eine sehr einseitige Klassifizierung des Tagesbewusstseins, das feststellt, dass es da offensichtlich noch etwas gibt, zu dem es aber keinen Zugriff hat. Doch warum identifizieren wir uns eigentlich so selbstverständlich mit dem Tagesbewusstsein? Seit der Verbreitung der Tiefenpsychologie sind wir es gewohnt, uns unser Bewusstsein als geschichtet vorzustellen und ein Oberbewusstsein von einem Unter- und Unbewussten zu unterscheiden. Diese Gliederung in oben und unten ist zwar nicht zwingend, entspricht aber einem symbolischen Raumempfinden, das den Himmel und das Licht dem oberen, die Erde und die Finsternis dem unteren Pol des Raumes zuordnet. Wollten wir versuchen, ein solches Bewusstseinsmodell grafisch darzustellen, so könnten wir uns einen Kreis vorstellen. Der Kreis symbolisiert hierbei das eine allumfassende Bewusstsein, das grenzenlos und ewig ist. Die Kreisperipherie ist daher auch keine Grenze, sondern lediglich Symbol für das Allumfassende. Der Mensch ist hiervon durch sein Ich abgegrenzt, wodurch sein subjektives begrenztes Oberbewusstsein entsteht. Er hat dadurch keinen Zugang zum restlichen, das heißt kosmischen Bewusstsein. Es ist ihm unbewusst. Carl Gustav Jung nennt diese Schicht das kollektive Unbewusste. Die Trennlinie zwischen seinem Ich und dem übrigen Meer des Bewusstseins ist jedoch keine absolute. Vielmehr könnte man sie als eine Art Membrane bezeichnen, die nach beiden Seiten hin durchlässig ist. Diese Membrane entspricht dem Unterbewusstsein. Es enthält sowohl Inhalte, die aus dem Oberbewusstsein abgesunken sind, dem Vergessen, als auch Inhalte, die vom Unbewussten aufsteigen, wie zum Beispiel Ahnungen, große Träume, Intuition, Visionen. Identifiziert sich ein Mensch sehr stark ausschließlich mit seinem Oberbewusstsein, so wird er die Durchlässigkeit des Unterbewusstseins möglichst herabsetzen, da die unbewussten Inhalte als fremd und daher angstauslösend erlebt werden. Höhere Durchlässigkeit kann bis zu einer Art Medialität führen. Der Zustand der Erleuchtung oder des kosmischen Bewusstseins wäre aber erst dann erreicht, wenn man auf die Grenze verzichtet, sodass Ober- und Unbewusstes eins werden. Dieser Schritt allerdings ist gleichbedeutend mit der Vernichtung des Ichs, dessen Selbstverständnis in der Abgrenzung liegt. In der christlichen Terminologie wird dieser Schritt mit den Worten beschrieben: Ich, Oberbewusstsein, und mein Vater, Unbewusstes, sind eins. Das menschliche Bewusstsein findet seinen körperlichen Ausdruck im Gehirn, wobei die typisch menschliche Unterscheidungsfähigkeit und Urteilskraft der Großhirnrinde zugeordnet wird. Kein Wunder, dass die Polarität des menschlichen Bewusstseins sich in der Anatomie des Großhirns als Signatur wiederfindet. Bekanntlich gliedert sich das Großhirn in zwei Hemisphären, die durch den sogenannten Balken, das Corpus callosum, miteinander verbunden sind. Die Medizin versuchte in der Vergangenheit, verschiedenen Symptomen wie zum Beispiel Epilepsie oder unerträglichen Schmerzen dadurch zu begegnen, dass man diesen Balken chirurgisch durchschnitt und somit alle nervalen Verbindungsbahnen der beiden Hemisphären unterbrach. So gewaltig dieser Eingriff anmutet, so zeigen sich doch nach einer solchen Operation auf Anhieb kaum nennenswerte Ausfälle. Auf diese Weise entdeckte man, dass offensichtlich die beiden Hemisphären zwei recht eigenständige Gehirne darstellen, die auch unabhängig voneinander ihre Arbeit tun können. Unterzog man jedoch die Patienten, bei denen die beiden Hemisphären getrennt worden waren, genaueren Testbedingungen, so zeigte sich immer deutlicher, dass sich beide Hemisphären in ihrer Eigenart und Zuständigkeit sehr deutlich unterscheiden. Wir wissen ja, dass sich die Nervenbahnen lateral überkreuzen und somit die rechte Körperhälfte des Menschen von der linken Gehirnhälfte innerviert wird und vice versa die linke Körperhälfte von der rechten Hemisphäre. Verbindet man solchem oben genannten Patienten die Augen und gibt ihm beispielsweise einen Korkenzieher in die linke Hand, so kann er diesen Gegenstand nicht benennen. Das heißt, er kann den Namen nicht finden, der zu diesem ertasteten Gegenstand gehört, aber es macht ihm keinerlei Schwierigkeiten, ihn richtig anzuwenden. Diese Situation kehrt sich um, wenn man ihm den Gegenstand in die rechte Hand gibt. Nun weiß er den richtigen Namen, kennt aber den entsprechenden Gebrauch nicht. Ebenso wie die Hände stehen auch Ohren und Augen jeweils mit der kontralateralen Hirnhälfte in Verbindung. In einem anderen Experiment wurden einer Patientin mit Balkentrennung verschiedene geometrische Figuren getrennt dem rechten und dem linken Auge dargeboten. Innerhalb dieser Serie wurde eine Aktaufnahme in das Sehfeld des linken Auges projiziert, sodass dieses Bild nur von der rechten Hirnhälfte wahrnehmbar war. Die Patientin errötete und kicherte, antwortete aber auf die Frage des Versuchsleiters, was sie gesehen habe, nichts, nur ein Lichtblitz, und kicherte weiter. So führt das von der rechten Hemisphäre wahrgenommene Bild zwar zu einer Reaktion, kann aber gedanklich oder sprachlich nicht wahrgenommen und formuliert werden. Werden Gerüche nur dem linken Nasenloch zugänglich gemacht, findet zwar ebenfalls eine entsprechende Reaktion statt, jedoch kann der Patient den Geruch nicht bestimmen. Zeigt man einem Patienten ein zusammengesetztes Wort, wie zum Beispiel Fußball, so, dass das linke Auge den ersten Teil, Fuß, und das rechte Auge den zweiten Teil, Ball, zu sehen bekommt, so liest der Patient lediglich Ball, da das Wort Fuß von der rechten Hirnhälfte sprachlich nicht analysiert werden kann. Solche Experimente wurden in jüngster Zeit immer stärker ausgebaut und verfeinert und führten bis heute zu Erkenntnissen, die man etwa wie folgt zusammenfassen könnte. Beide Gehirnhälften unterscheiden sich deutlich in ihrem Funktions- und Leistungsbereich und in ihrer jeweiligen Zuständigkeit. Die linke Hemisphäre könnte man die verbale Hemisphäre nennen, denn sie ist zuständig für Logik und Struktur der Sprache, für Lesen und Schreiben. Sie schlüsselt alle Reize dieser Welt analytisch und rational auf. Sie denkt also digital. So ist die linke Hirnhälfte auch für Zählen und Rechnen zuständig. Weiterhin ist das Zeitempfinden in der linken Hemisphäre zu Hause. Alle hierzu polaren Fähigkeiten finden wir in der rechten Hirnhälfte. Statt Analyse finden wir hier die Fähigkeit zur ganzheitlichen Erfassung komplexer Zusammenhänge, Muster und Strukturen. So ermöglicht diese Hirnhälfte die Erfassung einer Ganzheit, einer Gestalt aufgrund eines kleinen Teils, pars pro toto. Offensichtlich verdanken wir auch der rechten Hirnhälfte die Fähigkeit der Erfassung und Begriffsbildung von logischen Mengen, Oberbegriffe, Abstraktionen, die realiter nicht existieren. In der rechten Hälfte finden wir lediglich archaische Sprachformen, die statt einer Syntax eher Klangbildern und Assoziationen folgen. Sowohl Lyrik als auch die Sprache von Schizophrenen geben ein gutes Bild einer rechtshemisphärischen Sprache wieder. Hier ist auch das Analogiedenken und der Umgang mit Symbolen beheimatet. Die rechte Hälfte ist für den Bild- und Traumbereich der Seele zuständig und unterliegt nicht dem Zeitverständnis der linken Hemisphäre. Je nach der Tätigkeit, die der Mensch gerade ausführt, ist jeweils eine der beiden Hemisphären dominant. So erzwingt logisches Denken, Lesen, Schreiben und Rechnen eine Dominanz der linken Hemisphäre, während bei Musik hören, Träumen, Imaginieren und Meditieren die rechte Hemisphäre in die Dominanz geht. Trotz der Dominanz jeweils einer Hirnhälfte stehen dem gesunden Menschen jederzeit auch die Informationen der subdominanten Hirnhälfte zur Verfügung, da über den Balken ein reger Informationsaustausch stattfindet. Die polare Spezialisierung der beiden Hemisphären deckt sich aber sehr genau mit uralten esoterischen Polaritätslehren. Im Taoismus nannte man die beiden Urprinzipien Yang, das männliche Prinzip, und Yin, das weibliche Prinzip, in die sich die Einheit des Tao spaltete. In der hermetischen Tradition wurde die gleiche Polarität durch die Symbole Sonne, männlich, und Mond, weiblich, ausgedrückt. Das chinesische Yang bzw. die Sonne sind Symbole für das aktive, positive, männliche Prinzip, welches im psychologischen Bereich dem Tagesbewusstsein entspräche. Das Yin- oder Mondprinzip umfasst das negative, weibliche, aufnehmende Prinzip und entspricht dem Unbewussten des Menschen. Diese klassischen Polaritäten lassen sich zwanglos auch auf die Ergebnisse der Hirnforschung übertragen. So ist die linke Hemisphäre Yang, männlich, aktiv, oberbewusst und entspricht dem Symbol der Sonne und so der Tagseite im Menschen. Die linke Hirnhälfte innerviert ja auch die rechte, das heißt die aktive bzw. männliche Seite des Körpers. Die rechte Hemisphäre ist Yin, negativ, weiblich. Sie entspricht dem Mondprinzip bzw. der Nachtseite oder dem Unbewussten im Menschen und innerviert dementsprechend die linke Körperhälfte des Menschen. Einzelne moderne Strömungen in der Psychologie beginnen bereits, die alte, auf Freud zurückgehende horizontale Topographie des Bewusstseins um 90 Grad zu kippen und die Begriffe Oberbewusstsein und Unbewusstes durch linke und rechte Hemisphäre zu ersetzen. Diese Umbenennung ist aber lediglich eine Formfrage und ändert an den Inhalten wenig, wie der Vergleich unserer jeweiligen Ausführungen zeigen dürfte. Sowohl die horizontale als auch die vertikale Topographie ist nur eine Spezifikation des alten chinesischen Symbols, genannt Tai Chi, welches einen Kreis, Ganzheit, Einheit, in eine weiße und eine schwarze Hälfte unterteilt, die jeweils wieder einen gegenpolaren Keim, einen gegenfarbigen Punkt, enthalten. Die Einheit zerfällt gleichsam in unserem Bewusstsein in Polaritäten, welche sich gegenseitig ergänzen. Es ist leicht einzusehen, wie unheil ein Mensch wäre, der nur eine der beiden Hirnhälften besäße. Doch genauso unheil ist in Wirklichkeit das übliche, wissenschaftlich genannte Weltbild unserer Zeit, denn es ist das Weltbild der linken Hirnhälfte. Aus dieser einen Sicht gibt es natürlich nur das Rationale, Vernünftige, analytisch Konkrete, gibt es nur von Kausalität und Zeit abhängige Erscheinungsformen. Doch ein solches rationales Weltbild ist eben nur die halbe Wahrheit, denn sie ist die Sichtweise des halben Bewusstseins bzw. des halben Gehirns. All jene Bewusstseinsinhalte, die man so gerne als irrational, unvernünftig, versponnen, okkult und fantastisch abwertet, sind lediglich die gegenpolaren Fähigkeiten des Menschen, Welt zu betrachten. Wie unterschiedlich diese beiden sich ergänzenden Standpunkte meistens bewertet werden, zeigt sich schon in dem Umstand, dass man bei der Erforschung der unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Hirnhälften sehr schnell die Leistungen der linken Seite erkannte und beschreiben konnte, lange Zeit aber über die Sinnhaftigkeit der rechten Hemisphäre rätselte, schien sie doch keine vernünftigen Leistungen zu produzieren. Die Natur schätzt die Leistungsfähigkeit der rechten, unvernünftigen Hälfte offenbar wesentlich höher ein, denn in einer lebensbedrohlichen Gefahrensituation schaltet sie automatisch von der Dominanz der linken Hälfte auf die Dominanz der rechten Hälfte um, da eine gefährliche Situation durch ein analytisches Vorgehen nicht adäquat bewältigt werden kann. Durch die Dominanz der rechten Hemisphäre wird dank des ganzheitlichen Begreifens der Lage noch die Möglichkeit geboten, ruhig und situationsadäquat zu handeln. Auf dieser Umschaltung beruht übrigens auch das altbekannte Phänomen des sogenannten Lebensfilms. In Todesnähe überblickt der Mensch noch einmal sein ganzes Leben, beziehungsweise erlebt alle Situationen seines Lebens noch einmal. Ein gutes Beispiel für das, was wir oben die Zeitlosigkeit der rechten Hälfte nannten. Die Bedeutung der Hemisphärentheorie liegt unserer Meinung nach darin, dass die Wissenschaft noch begreifen könnte, wie einseitig und halb ihr bisheriges Weltbild ist, und über die Beschäftigung mit der rechten Hemisphäre die Berechtigung und Notwendigkeit jener anderen Art, die Welt zu betrachten, sehen lernt. Gleichzeitig könnte man an diesem Beispiel das Polaritätsgesetz als das zentrale Weltgesetz begreifen lernen. Doch meist scheitert ein solcher Schritt an der absoluten Unfähigkeit der Wissenschaft, analog zu denken. Denn das wäre eine Sache der rechten Hälfte. Uns sollte an diesem Beispiel noch einmal das Gesetz der Polarität deutlich werden. Einheit spaltet sich im menschlichen Bewusstsein polar auf. Die beiden Pole ergänzen, kompensieren sich gegenseitig und benötigen daher zu ihrer Existenz ihren Gegenpol. Die Polarität bringt die Unfähigkeit mit sich, die beiden Aspekte einer Einheit gleichzeitig zu betrachten und zwingt uns so zum Nacheinander, wodurch die Phänomene Rhythmus, Zeit und Raum entstehen. Will ein polares Bewusstsein Einheit sprachlich umschreiben, so kann es dies nur mit Hilfe einer Paradoxie. Der Vorteil, den uns die Polarität beschert, ist die Erkenntnisfähigkeit, welche ohne Polarität nicht möglich ist. Ziel und Sehnsucht eines polaren Bewusstseins ist es, sein durch die Zeit bedingtes Unheilsein zu überwinden und wieder heil, das heißt ganz zu werden. Jeder Heilsweg oder Einweihungsweg ist der Weg aus der Polarität in die Einheit. Der Schritt aus der Polarität in die Einheit ist eine so radikale qualitative Veränderung, dass sie für das polare Bewusstsein schwer bis gar nicht vorstellbar ist. Alle metaphysischen Systeme, Religionen und esoterischen Schulen lehren einzig und allein diesen Weg aus der Zweiheit in die Einheit. Daraus ergibt sich bereits zwingend, dass all diese Lehren nicht an einer Verbesserung dieser Welt interessiert sind, sondern am Verlassen dieser Welt. Genau dieser Punkt ist der große Ansatzpunkt für alle Kritiker und Gegner dieser Lehren. Sie weisen auf die Ungerechtigkeiten und Nöte dieser Welt hin und werfen den metaphysisch orientierten Lehren vor, wie unsozial und lieblos sie diesen Herausforderungen gegenüber wären, weil sie nur an ihrer eigenen egoistischen Erlösung interessiert seien. Weltflucht und mangelndes Engagement heißen die Schlagworte der Kritik. Leider nehmen sich die Kritiker niemals die Zeit, eine Lehre erst einmal ganz zu begreifen, bevor sie sie bekämpfen. Und so vermischt man vorschnell die eigenen Ansichten mit ein paar missverstandenen Begriffen einer anderen Lehre und nennt diese Ungereimtheit dann Kritik. Diese Missverständnisse reichen weit zurück. Jesus lehrte allein diesen einen Weg, der aus der Zweiheit zur Einheit führt. Und er wurde nicht einmal von seinen eigenen Jüngern ganz verstanden. Johannes ist die Ausnahme. Jesus nannte die Polarität diese Welt und die Einheit Himmelreich oder die Wohnung meines Vaters oder auch ganz einfach Vater. Er betonte, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei und lehrte den Weg zum Vater. Doch alle seine Äußerungen wurden immer zuerst konkret und materiell verstanden und auf diese Welt bezogen. Das Johannesevangelium zeigt Kapitel für Kapitel diese Missverständnisse. Jesus redet vom Tempel, den er in 3 Tagen wieder aufbauen will. Dabei denken die Jünger an den Tempel Jerusalems, er aber meint seinen Leib. Jesus redet mit Nikodemus von der Wiedergeburt im Geiste, doch dieser denkt an eine Kindsgeburt. Jesus erzählt der Frau am Brunnen vom Wasser des Lebens. Sie denkt an Trinkwasser. Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Jesus und seine Jünger haben gänzlich verschiedene Bezugspunkte. Jesus versucht, den Blick des Menschen auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Einheit zu lenken, während seine Zuhörer sich krampfhaft und ängstlich an der polaren Welt festklammern. Wir kennen von Jesus keine einzige Aufforderung, die Welt zu verbessern und in ein Paradies umzugestalten, aber in jedem Satz versucht er, die Menschen zu ermutigen, den Schritt zu wagen, der zum Heil führt. Doch dieser Weg löst zuerst immer Angst aus, denn er führt auch durch Leid und durch das Grauen hindurch. Welt lässt sich nur dadurch überwinden, dass man sie auf sich nimmt. Leid lässt sich nur dadurch vernichten, dass man es auf sich nimmt. Denn Welt ist immer auch Leid. Esoterik lehrt nicht Weltflucht, sondern Weltüberwindung. Weltüberwindung ist aber nur ein anderes Wort für Überwindung der Polarität, die identisch ist mit der Aufgabe des Ichs, des Ego. Denn Ganzheit erlangt nur jener, der sich nicht weiterhin durch sein Ich vom Sein abgrenzt. Es entbehrt deshalb nicht einer gewissen Ironie, wenn ein Weg, dessen Ziel die Vernichtung des Ego und die Verschmelzung mit allem ist, als egoistischer Heilsweg bezeichnet wird. Auch liegt die Motivation solcher Heilswege nicht in der Hoffnung auf ein besseres Jenseits oder eine Belohnung für die Leiden dieser Welt, Opium fürs Volk, sondern in der Einsicht, dass diese konkrete Welt, in der wir leben, nur dann einen Sinn bekommt, wenn sie einen außerhalb von ihr selbst liegenden Bezugspunkt hat. Im Beispiel: Wenn man eine Schule besucht, für die es weder ein Ziel noch einen Abschluss gibt, in der man lernt nur um des Lernens willen, ohne Perspektive, ohne Ende, ohne Ziel, dann wird das Lernen selbst sinnlos. Einen Sinn bekommt die Schule und das Lernen erst, wenn es einen Bezugspunkt gibt, der außerhalb der Schule liegt. Einen Beruf vor Augen zu haben, ist nicht identisch mit Flucht aus der Schule, sondern im Gegenteil. Dieses Ziel ermöglicht erst eine aktive und sinnvolle Hinwendung zum Lernstoff. Ebenso bekommt dieses Leben und diese Welt erst dann eine inhaltliche Dimensionalität, wenn unser Ziel ist, sie zu überwinden. So liegt der Sinn einer Treppe nicht darin, auf ihr stehen zu bleiben, sondern sie durch Benutzung zu überwinden.